1.4. Bringen Sie mich bitte zur Commerzbank. Bringen Sie bitte die Rechnung. Frau Reimann, bringen Sie bitte die Basler Zeitung. Bringen Sie bitte das Geld auf die Bank. Sind die Videos im Schrank? Hängen Sie bitte das Bild an die Wand.